Yeah! Deutschland salutiert! Hier sind die Macher, Blut und Kasse, Pedas, Machermusik mit Z. Yo, die Song von Machermusik, ihr hört das neue Blut und Kasse Mixtape, gemixt von DJ Erwin. Sind Macher. Knappe 2 Meter, Adidas Kreta, was für mach nicht auf Peter, meine Platte hört jeder. Was willst du lappen, jetzt red mal, Klartext, BKP, das Nacken statt Kebab. Ich geh Eisen biegen zum Ausgleich, fahr meine Schiene, du noch weiß, alleine bist, nur Hautfleisch und Knochen, komm mit 15 Cousins, doch du kriegst eine Schelle und sie fangen an, dich auch an zu rotzen, du Fotze. Wat Moe und Versace, schäbige Ratte, red nicht von Straße, jeder will hart sein und jeder will krass wirken, doch du willst nach nem Tetrapack abstürzen, Kackbratze, war Atze, Ausstrahlung wie Packkarte. Ich geh schwimmen und nehme deine Perle als Matratze. Du Luftpumpe, guck, Junge, der deutsche Zuchtbulle steht vor dir und du kriegst Zuckungen. Alle machen ein auf stark, Plagiat, Plagiat. Deren Zukunft ist rar, Rabenschwarz. Wir sind das Original, andere Arme nah. 2 Meter, 100 Kilogramm, Gardemar. Die Welt ist eiskalt und hart, Stalingrad. Wir schießen scharf, laden nach, warte da. Machermodus, Shirt ist Glas voll Jäger. Lieben dich, Reker. Ey, was bei euch los? Wir träumen von dir. Wenn ich träum, seh ich Euros. Der Alemano mit 2 mm Cut. Bin kein Star, doch ab jetzt mach ich GEMA Schnapp. Ich hör sein Bart, höre raus, dass er Schläger hat. Stopp. So ein Schrott, Alter, ich hab das Thema satt. Wovon träumst du bei Nacht? Ich bin topfit. Spuck, dass der Mob dick wild mit dem Kopf nickt. Beats sind egal, ich hab mies Material. Ich will rappen normal, doch muss Rechnungen zahlen. Was Freundschaft? Mach nicht doch Bruder mit uns. Ich hab 2, 3 Freunde, doch hunderte Jungs, keine Frage. Vor dir stehen 3 Originale, echt und gerade.